Kapitel 7. Die psychiatrische Exploration. Übung 7.2. Hörverständnis. Beispielexploration von Hermann Beck. Herr Beck, im Folgenden möchte ich Ihnen einige Fragen stellen. Einige davon werden Ihnen vielleicht sehr einfach vorkommen. Wundern Sie sich bitte nicht. Das sind Fragen, die wir allen unseren Patienten stellen. In Ordnung. Können Sie mir bitte sagen, welches Datum wir haben? Heute ist der 14. Nein, der 15. Richtig. Und welchen Monat und welches Jahr haben wir? Der Monat ist April und das Jahr 2014. Genau. Und wo befinden wir uns gerade? Was ist das hier für ein Haus? Na, wir sind im Krankenhaus, im allgemeinen Krankenhaus. Und in welcher Stadt und in welchem Land liegt das? In Neustadt, in Deutschland. Und was ist der Zweck unserer Unterhaltung? Was meinen Sie, ist meine Aufgabe hier? Sie müssen herausfinden, ob ich verrückt bin. Und Sie sind die Psychologin. Die Psychiaterin. Ich bin hier die Ärztin vom Dienst. Gut. Können Sie mir noch Ihr Geburtsdatum nennen? Ich bin am 23.09.1986 geboren. Okay, so steht das auch in Ihren Papieren. Ich würde jetzt gerne einen kleinen Gedächtnistest mit Ihnen machen. Ich nenne Ihnen drei Wörter und ich würde Sie bitten, diese einmal laut nachzusprechen und sich diese danach gut zu merken. Ich werde Sie am Ende des Gesprächs noch einmal dazu befragen. Also, die Wörter sind Birne, Auto, Stift. Birne, Auto, Stift. Werde ich mir merken. Wie ist es zum Beispiel mit Ereignissen, die länger zurückliegen? Können Sie sich an solche problemlos erinnern? Ja, ich habe eigentlich keine Probleme mit dem Gedächtnis. Aber es fällt mir zurzeit schwerer, mich zu konzentrieren. Irgendwie. Aha. Wissen Sie zum Beispiel noch, was Sie auf Ihrer Abiturreise unternommen haben? Ja, klar. Da sind wir mit unserer gesamten Klasse nach Schottland gefahren. In die Highlands. Es hat eigentlich die ganze Zeit nur geregnet. Das klingt nach einer außergewöhnlichen Reise. Wie ist es mit allgemeinen Dingen? Wissen Sie zum Beispiel, wann die Berliner Mauer gefallen ist? Oder wer der erste Bundeskanzler der BRD war? Also die Mauer, das war am 9. November 1989. Und der erste Bundeskanzler, das müsste doch Konrad Adenauer gewesen sein, oder? Ja, genau. Als nächstes würde ich Ihnen gerne eine kleine Rechenaufgabe stellen. Können Sie einmal 7 von 100 abziehen? 93. Richtig. Und nun wieder 7 abziehen und immer sofort. 86, 79, 72, 65, 57, nein, 58, 51, 44, 37. Gut, das reicht erstmal. Mal etwas ganz anderes. Können Sie mir ein Sprichwort erklären? Was bedeutet zum Beispiel, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm? Ja, das heißt, dass der Sohn zum Beispiel ähnlich ist wie sein Vater. Also ähnliche Eigenschaften hat. Richtig. Sagen Sie, gibt es irgendwelche Dinge zurzeit, die Sie sehen oder hören, die Ihnen komisch vorkommen oder die Ihnen Angst machen? Was meinen Sie damit? Hören Sie zum Beispiel merkwürdige Geräusche oder Stimmen, obwohl Sie ganz alleine im Raum sind? Nein, das zum Glück nicht. In Ordnung. Gibt es zurzeit denn ein besonderes Thema, mit dem Sie sich viel beschäftigen oder eines, das Sie nicht loslässt? Naja, ich denke schon viel über meine Geheimratsecken nach und über meine Augenringe. Das ist doch nicht normal. Daran erkennt man ja den körperlichen Verfall. Wenn ich so aussehe, werde ich bestimmt nie wieder einen Job bekommen. Da denken dann doch alle gleich, dass ich aussehe wie ein Junkie, wie ein Drogenabhängiger. Aha. Und wenn ich jetzt sagen würde, aber Herr Beck, für mich sehen Sie aus wie ein ganz normaler und gesunder junger Mann von 27 Jahren. Könnten Sie mir das glauben? Nein, eigentlich nicht. Das heißt, Sie sind sich da ganz sicher. Ich kann Sie nicht von einer anderen Sichtweise überzeugen. Aber die Geheimratsecken sind ja tatsächlich da. Und diese dunklen Augenringe auch. Was wollen Sie da versuchen, mich zu überzeugen? Das wird nie wieder gut werden. Heißt das, Sie blicken ganz hoffnungslos in die Zukunft? Können Sie sich denn vorstellen, dass es Ihnen wieder einmal gut gehen könnte? Nein, es ist vorbei. Ich glaube auch nicht, dass Sie mir da helfen können. Das klingt fast, als hätten Sie mit dem Leben abgeschlossen, Herr Beck. Denken Sie manchmal an den Tod? Ja. Manchmal denke ich, es wäre besser, dem Ganzen ein Ende zu bereiten. Es hat ja sowieso keinen Sinn mehr. Warum es also noch künstlich in die Länge ziehen? Verstehe. Haben Sie auch Ideen, wie Sie das machen könnten? Sich das Leben nehmen? Naja, es sollte niemand sonst in Mitleidenschaft gezogen werden. Wissen Sie? Vielleicht von einer Brücke springen? Nein, ich weiß es nicht genau. Gibt es denn irgendetwas, das Ihnen noch lebenswert erscheint? Haben Sie Pläne, wie Sie die kommenden Tage verbringen möchten? Nein, nichts. Ich bin ja hier ganz alleine in der Stadt. Meine Familie lebt in Aschaffenburg. Das ist wirklich weit weg von hier. Und meinen Sie nicht, dass Ihre Familie sehr traurig wäre, wenn Sie das Leben beenden würden? Denen bin ich doch auch vor allem eine Last. Seit 7 Jahren schon liege ich denen auf der Tasche mit meinem endlosen Studium. Ich bringe einfach nichts zustande. Ich habe den Eindruck, Herr Beck, dass Ihre Stimmung wirklich sehr traurig ist. Liege ich da richtig? Vielleicht, aber so richtig fühle ich gerade eigentlich nichts. Ich fühle mich eher so leer, ganz kalt. Und wie ist das, wenn mal etwas Lustiges passiert, zum Beispiel auf der Straße? Können Sie dann auch einmal lachen oder berührt Sie das nicht? Mir ist schon lange nichts Lustiges mehr passiert. Schon lange nicht mehr. Okay. Wie ist es denn mit Ihrer Energie, mit Ihrem Schwung? Schaffen Sie es, den Aufgaben am Tag nachzugehen, die eben erledigt werden müssen? Aufstehen, Körperpflege, Mahlzeiten zubereiten etc.? Dafür habe ich keine rechte Kraft mehr. Manchmal liege ich stundenlang nur im Bett und gucke an die Decke. Aha. Ist das im Tagesverlauf unterschiedlich? Können Sie da Unterschiede feststellen? Ja. Morgens ist es immer am schlimmsten. Manchmal wird es zum Abend hin etwas besser. Und wie ist das mit Dingen, an denen Sie normalerweise Freude haben? Können Sie sich für die interessieren? Nee. Meine Bücher zum Beispiel habe ich bestimmt schon seit 2 Wochen nicht mehr angefasst. Haben Sie manchmal das Gefühl, dass andere Menschen schon wissen können, was Sie denken? Wie meinen Sie das? Haben Sie den Eindruck, dass andere Ihre Gedanken lesen können oder dass Sie Ihre Gedanken beeinflussen können? Nein, Gott sei Dank nicht. Gut. Gibt es irgendetwas, was Ihnen Angst macht? Nein, ich habe keine Angst. Und gibt es bestimmte Handlungen, die Sie immer wiederholen müssen, obwohl das nicht sinnvoll ist? Kennen Sie das? Was meinen Sie damit? Zum Beispiel 5-mal hintereinander Hände waschen, obwohl die schon sauber sind. Nein, das kenne ich nicht. In Ordnung. Was würden Sie eigentlich sagen? Meinen Sie, dass Sie an einer psychischen Krankheit leiden? Ich weiß es nicht. Aus dem Grund bin ich ja hierher gekommen. Meine Schwester hat gesagt, dass ich mich untersuchen lassen soll, ob ich vielleicht eine Depression habe. Aber so richtig kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen. Mein Leben ist einfach bald vorbei. Das wird es sein. Verstehe. Ich möchte jetzt kurz das Thema wechseln. Können Sie sich noch an die 3 Wörter erinnern, die ich Ihnen vorhin genannt habe? Auto, Birne und das dritte weiß ich nicht mehr. Kein Problem. Das geht vielen so. Das dritte Wort war Stift. Gut. Ich habe jetzt erst einmal einen Eindruck von Ihnen gewonnen. Als nächstes würde ich Sie gerne körperlich untersuchen. Und dann besprechen wir, wie wir weitermachen. Einverstanden? Ja. Okay.